Guten Tag, ich bin Dr. Gündoğdu und in dieser Station als Assistentärztin tätig. Ich würde gerne mit Ihnen heute ein Aufnahmegespräch führen. Wenn Sie damit einverstanden sind, können wir anfangen. Ja, können wir. Wie heißen Sie? Ich heiße Manfred Böllhoff. Könnten Sie bitte Ihre Vornamen und Nachname buchstabieren? Ja, Manfred schreibt sich M-A-N-F-R-E-D. Manfred. Und der Nachname Böllhoff B-Ö. LLHOFF Böllhoff. LH O. BÖ LLHOFF Böllhoff. Böhrhoff, ja. Wie alt sind Sie, Herr Böhrhoff? Bin 67 Jahre alt. 67. Wie schwer sind Sie? 62, 69 Kilo, 69. 69 Kilogramm und wie groß sind Sie? 1,80 Meter. 1,80 Meter. Ja. Und Herr Böhrhoff, was kann ich für Sie tun? Was fühlst du uns? Ja, ich bin so Ich bin seit 2 Tagen ist mir ja, aufgefallen und meiner Frau meiner Frau. aufgefallen, dass ich gelb bin im Gesicht, gelb geworden bin im Gesicht. Und ich fühle mich in den letzten Tagen auch ziemlich müde und we wenig leistungsfähig. Und ich habe auch Juckreiz am ganzen Körper. Und Juckreiz am ganzen Körper. Haben Ihre Beschwerden vor 2 Tagen begonnen, oder? Vor 2 Tagen bin ich gelb geworden im Gesicht. Aber die Beschwerden, dass ich mich müde fühle und so, das ist schon etwas länger und mein Appetit ist in den letzten Wochen auch nicht so gut. Das ist schon Das seit ist einigen schon Tagen. Und haben Sie irgendwohin Schmerzen? Ja, ich habe Ja, ich Schmerzen habe Schmerzen. so oben im Bauch und auch ein bisschen im Rücken. Rückenschmerzen haben Sie. Könnten Sie bitte diese Schmerzen genau lokalisieren? Ist er rechten Seite oder im linken Seite oder im Ja, Oberbauch? vielleicht also im Oberbauch mehr in der Mitte und im Rücken ein bisschen mehr links vielleicht. Und wo genau diese Schmerzen lokalisiert? Im Oberbauch oder im Rücken? Und vielleicht das kann im Oberbauch sein und Schütteln aus im Rücken. Ja, es ist vielleicht ein bisschen mehr im Oberbauch, aber eben auch im Rücken. Und wie stark sind diese Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 vorbei? 1 leichte und 10 erträgliche Schmerzen sind. Ah, ich würde sagen 4, 4 bis 5. Ja, das stimmt. Und wann treten diese Schmerzen auf? In der Ruhe oder bei Belastung? Die sind immer, sowohl Immer. in Ruhe Die als Schmerzen auch dauern wenn ich auf. mich bewege, ja. Es versteckt sich mit Bewegung, oder? Nein. Nein. Ist es Schmerzen dauerhaft? Oder Ja. gehen sie auch wieder weg? Nein, Dauerhaft. dauerhafte Schmerzen. Und gibt es bestimmte Auslöser für ihre Schmerzen? Ich habe keine Haben Ahnung, ich Sie habe keine Erklärung, kann ich nicht sagen. Und Ist Ihnen Übelkeit was gefallen? Ja, mir ist jetzt schon übel. Seit gestern ist mir ziemlich übel und ich habe auch schon zweimal erbrochen. Und haben Sie Stuhlveränderung oder Veränderungen des Urins mal Ja, bemerkt? das ist mir aufgefallen. Der Urin ist ziemlich dunkel und der Stuhlgang, der ist sehr hell. Und wie schlafen Sie, Herr Böllhoff? Oder haben Sie Schlafprobleme? Eigentlich nicht. Ich kann eigentlich ganz gut schlafen. Ja. Ist Ihnen Fieber, Schüttelfrost oder nach Schweiß aufgefallen? Also Fieber, Schüttelfrost habe ich nicht. In letzter Zeit habe ich nachts etwas stärker geschwitzt. Das stimmt. Ja. Geschwitzt, aber haben Sie keine Fieber bemerkt? Nein, nein. Haben Sie in letzter Zeit ungewollt ab oder zugenommen? Ja, das hat meine Frau gesagt, ich soll mich mal wiegen. Ich hätte abgenommen, sagt meine Frau. Ich habe in den letzten 4 Wochen ungefähr 7 Kilo abgenommen. In 4 Wochen 7 Kilo haben Sie abgenommen. Und aber ja, kein Fieber haben Sie und ein bisschen Schüttelfrost. Schwitzen, Oder schwitzen, Schüttelfrost Schwitzen. nicht, schwitzen. Schwitzen. Ist es Schwitzen in der Nacht oder tagsüber? Mehr in der Nacht. In der Nacht besonders. Und möchten Sie etwas hinzufügen oder gibt es einige noch Beschwerden, von denen ich wissen sollte? Ich weiß nicht, was Sie wissen sollten. Kann ich nicht sagen. Ja. Also ich kann jetzt nichts hinzufügen. Ich bin gelb Was seit haben 2 Tagen. Ich habe den Sie? Druckschmerz im Oberbauch ein bisschen und im Rücken. Und mein Juckreiz am Körper, das ist sehr, sehr stark belastend. Und ja. Sie haben noch einen Hautausschlag bemerkt? Hautausschlag habe ich nicht. Ja, nice. Und wie oder sind die Schmerzen im Laufe der Zeit besser oder schlimmer geworden? Also die Schmerzen haben langsam angefangen, aber in der Stärke sind sie jetzt schon seit einigen Tagen. Bestimmt schon seit Stärker. 10 Tagen. In 10 Tagen. Haben Sie die ähnliche Beschwerden früher gehabt? Nein, habe ich noch nie gehabt. Und können Sie bitte das Erbrochene beschreiben? Das war Wie sich das aus, das Erbrochene so schleimig, gelblich. gelblich und schleimig. Ja. Haben Sie Blutspuren bemerkt? Nein, habe ich Eben, nicht. ja, keine Blutspuren. Und haben Sie Sodbrennen? Nein. Ja, und Herr Böllhoff, gibt es in Ihrer Krankengeschichte wichtige Erkrankungen, von denen ich wissen sollte? Was meinen Sie für wichtige Erkrankungen? Ich meinte vielleicht Bluthochdruck, erhöhte Ach so, Blutfettwerte ja, oder ich das kann habe sein. seit ungefähr 5 Jahren habe ich erhöhten Blutdruck und da nehme ich auch Tabletten für ein. Seit 5 Jahren haben Sie gesagt, oder? Ja, mal seit 5 Jahren. Welche Tablette nehmen Sie ein? Ich nehme da zwei verschiedene. Einmal Ramipril. Da nehme ich Wie zwei viel Milligramm? Tabletten. Dahinter steht 5. 5. Und da Fünf nehme ich Milligramm am Abend, oder? eine Tablette morgens und eine Tablette abends. Ramipril morgens nehmen Sie ein, oder? Eine morgens, eine abends. Ein abends, und abends. Und Und dann nehme ich noch an der ein Tablette. Bisoprolol. Bisoprolol. Dahinter steht auch 5. Da nehme ich auch eine Tablette morgens und eine Tablette abends. Ja. Und Sie haben gesagt, dass Sie unter arterieller Hypertonie leidet, und gibt es noch andere Vorerkrankungen bei Ja, Ihnen? vor 2 Jahren hatte ich einen Herzinfarkt. Und da wurden mir zwei so Plastikröhrchen in die Herzkranzgefäße Chitans, gesetzt. meinten Sie? Und da muss ich jetzt dann auch immer eine Tablette nehmen. Die heißt ASS 100. Und Sie haben Bluthochdruck seit 5 Jahren, und vor 2 Jahren wurde bei Ihnen eine Stentimplantation durchgeführt. Wie das genau heißt, weiß ich nicht, aber diese Röhrchen, zwei Röhrchen, das war bei dem Herzinfarkt, als ich den Herzinfarkt hatte. Ja. Und gibt es noch Nein, andere Vorerkrankungen? Nein, sonst alles. nicht. Und wurden Sie schon mal operiert? Ja, als Kind, da war ich 10 Jahre alt, da hatte ich einen Nabelbruch. Da wurde ich am Nabelbruch operiert und mit 12 Jahren 5 Jahren an den Mandeln. den Und vor 10 Jahren, da war ich 57 Jahre alt, da wurde meine Gallenblase entfernt, weil da hatte ich Gallensteine und hatte auch Koliken und dann wurde die Gallenblase Und die entfernt. Gallenblase entfernen. Wann wurden Sie wegen Gallenblase operiert? Vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren, und vor 12 Jahren? Nee, im Alter von Im 12 Alter von Jahren. 12 Jahren. Als ich 12 Jahre alt war, wurde ich an den Mandeln operiert. Mandeln operiert. Und reagieren Sie auf bestimmte Medikamente allergisch oder? Ist mir nicht bekannt. Bei Ihnen nicht bekannt. Sie nehmen regelmäßig Romipril, Bisoprolol und ACC ein, und nehmen Sie bei Bedarf Nee, einige Medikamente ein? ASS. ASS, ja. Sonst nehme ich nichts ein, nein. ASS. Und gibt es aber keine anderen Medikamente Nein. bei Ihnen? Und rauchen Sie? Ja, ich rauche schon ziemlich lange. Seit 45 Jahren rauche ich jeden Tag eine Schachtel. Und trinken Sie Alkohol? Ja, ich trinke so 2 kleine Flaschen Bier abends. Und ich muss diese Frage stellen, aber haben Sie früher Kontakt zu Drogen gehabt oder konsumieren Sie Drogen? Nein, habe ich nicht. Und Herr Böllhoff, gibt es in Ihrer Familiengeschichte bestimmte Erkrankungen, die Sie uns fragen möchten? Ach so. Also mein Vater, der ist im Alter von 70 Jahren, ist er an Magenkrebs verstorben. 70, mit 70 Jahren? Magenkrebs. Und Die Mutter ist die Mutter lebt noch ihre und Mutter im die Mutter Leben. lebt noch, die ist 88 Jahre alt, die hat Alterszucker und hat ein sehr schwaches Herz. Das Herz pumpt nicht mehr richtig. Mit ihrer Mutter ist 88 Jahre alt, und sie leidet an Zucker, Alterszucker Herzinfarkt. und Herzschwäche. Haben Sie Schwester? Ich habe eine Schwester, die ist 64 Jahre alt. Da wurde vor einem Jahr, sie wurde an der Leber operiert, weil sie einen Leberkrebs hatte. Und da wurde ein Teil der Leber entfernt. Aber das hat sie, glaube ich, ganz gut überstanden. Vor einem Jahr. Vor einem Jahr. Und sind Sie verheiratet? Ja, bin verheiratet, wir Bin haben zwei verheiratet, wir Kinder. haben zwei Kinder. Die sind 40 Jahre alt und 38 Jahre, die sind gesund. 40 und 38. 38. Und Sie beide sind gesund und leben Sie mit Ihrer Familie, oder? Nein, nur mit meiner Frau. Die Kinder wohnen inzwischen woanders, haben ihre eigene Familie. Und was machen Sie beruflich? Ich bin jetzt Rentner. Bis vor 2 Jahren habe ich als Elektriker gearbeitet. Und haben Sie Haustiere? Nein, keine Haustiere. Nein. Und waren Sie in der letzten Zeit im Ausland? Ich war im Sommer, im letzten Sommer war ich 2 Wochen in Österreich. Aber sonst habe ich meine Ferien in Deutschland verbracht. Ja, ich möchte das noch etwas hinzufügen, Herr Böllhoff. Treten Ihre Beschwerden oder Ihre Schmerzen vor oder nach dem Essen auf? Das kann ich gar nicht so sagen, weil ich habe in letzter Zeit auch wenig gegessen. Mein Appetit war ja nicht so gut. Also das ist egal. Die sind vor der Mahlzeit, nach der Mahlzeit. Ich esse zurzeit auch nur sehr kleine Portionen, weil mir das alles nicht so schmeckt. Und ja, von meiner Seite war das alles. Als nächstes werde ich eine körperliche Untersuchung durchführen. Und danach möchte ich Ihre Station mit meinem Chefarzt besprechen. Und danach kann ich Ihnen eine richtige Diagnose stellen. Okay, Und wir können gut. später über Ihre Beschwerden nochmal sprechen. Okay, das können wir so machen. Ja, danke. Gut, dann haben Sie jetzt einige Minuten Zeit. Sie kennen das, sich etwas vorzubereiten, die Patientenbegriffe zu übersetzen in die medizinischen Begriffe. Und Kolleginnen und Kollegen haben vielleicht noch Fragen. Ja, vielleicht ich kann einige Fragen zu stellen vergessen. Ich weiß nicht. Ja, aber die wichtigsten Fragen, finde ich, die wichtigen Fragen haben Sie schon gut gestellt. Aber vielleicht gibt es noch Kollegen, die noch Ja. eine andere Frage stellen Etwas würden. bemerken. Ja. Dann bitte ich darum, dass Sie das tun. Es kann auch sein, dass für Auch so viele, ein, das für viele. das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Können Sie das nochmal sagen? Nee, das war ein Ton. Der Ton ist manchmal eine Rückkopplung. Eine Rückfrage. Haben Sie mir gefragt, oder? Ah. Gibt es von den Kollegen noch? Darf ich fragen? Ja, die Tonqualität ist irgendwie schwierig. Ich versuche, sie zu verstehen. Haben Sie Herzrasen, Husten oder Herzklopfen? Nein, Herzrasen habe ich nicht. Habe ich mir nicht. Habe ich nicht. Ist Ihnen schwindelig? Nein. Haben Sie Durchfall bemerkt? Nein, Nein. Durchfall habe ich nicht bemerkt. Ich. Die Frage wäre vielleicht noch sinnvoll gewesen, Auffälligkeiten beim Stuhlgang, habe ich ja gesagt, der Stuhl ist hell. Vielleicht ruhig sagen, ist der Stuhl regelmäßig? Ja, haben Sie da Auffälligkeiten bemerkt? Nein, der ist eigentlich regelmäßig, der Stuhlgang. Nur, dass er in den letzten Tagen auch hell geworden ist. Vorher war er normal gefärbt. Hatten Sie eine Abneigung gegen bestimmte Speise oder Essen? Es tut mir leid, ich kann das akustisch heute ganz schlecht verstehen. Versuchen Sie das bitte nochmal zu sagen. Bevor diese aktuelle Beschwerde anfangen, hatten Sie eine Abneigung gegen bestimmte Essen? Ja, ich habe in letzter Zeit gemerkt, normalerweise esse ich gerne Fleisch. In den letzten Wochen habe ich eher weniger Fleisch gegessen. Das ist mir schon aufgefallen, besonders meiner Frau. Und auch so frisches Obst und so Früchte habe ich in letzter Zeit auch nicht gegessen. Noch eine Frage, die Schmerzen ist, können wir sagen, eine glutenförmig? Glutenförmig? Ist Ihre Schmerzen wie ist glutenförmig? Ich kann das akustisch nicht verstehen. Es tut mir leid. Der Ton ist heute, hat irgendwie eine schwierige Ist Qualität. Ihre Schmerzen gürtelförmig? Der Er hat Schmerz gesagt. gürtelförmig. Also er ist vorne, oben im Bauch ist der Schmerz und eben hinten im Rücken, auf der Höhe. Da ist er auch im Rücken. Etwas, aber gürtelförmig nicht unbedingt. Ich war wegen der Beschwerden noch nicht beim Hausarzt. Ich gehe ungern zum Hausarzt oder zu Ärzten. Und ich wollte immer abwarten, nur es ist jetzt eben schlecht geworden. Und deswegen bin ich heute in die Klinik gegangen. Weil ich so einen starken Juckreiz habe und weil ich so gelb geworden bin. Ja. Ich lasse Sie sonst jetzt erstmal noch einige Minuten alleine, dann können Sie sich konzentrieren und dann können Sie ja bitte die Vorstellung machen, ja? Gut, bis gleich. Nächste. Darf ich eine Hilfe erhalten von meinen Kollegen? Ja. Ja, aber er hat gesagt, dass er ja. So, Frau Kollegin, können wir die Vorstellung machen oder brauchen Sie noch eine Minute? Eine Minute brauche ich. Okay. Guten Tag, Herr Chefarzt. Ich möchte Ihnen heute unsere neue Patienten vorstellen. Wenn Sie Zeit haben, kann ich anfangen. Ja, bitte. Es stellte sich um Herr Manfred Böllhoff. Er ist 67 Jahre alt und 69 Kilogramm schwer. Und er ist 180 Zentimeter groß. Der Patient stellte sich bei uns wegen seit 2 Tagen. Hautveränderung am Gesicht. Oder Ikterus am Gesicht. Und oder Oberbauchschmerzen mit Strahlung auf den Rücken vor Okay, der Patient. ja, ich stoppen Sie mal bitte gerade. Also, Herr Manfred Böllhoff ist ein 67-jähriger Patient, der sich vorstellte wegen einem seit 2 Tagen bestehendem Ikterus aufgefallen im Gesicht. Wahrscheinlich ist der Ikterus jetzt auch schon generalisiert, vor, verbunden mit Abdominalschmerzen. Überwiegend im Epigastrium, der Oberbauch, ja, und auch Einstrahlung nach dorsal, in den Rücken nach dorsal. Dorsal, ja, das bitte, ja, dorsal. Was hat der Patient sonst noch für Symptome? Und er klagte über Appetitlosigkeit und Gewichtverlust in letzten 4 Wochen 7 Kilogramm. Und er hat bemerkt, die Farbe des Urins dunkel ist, Und den Stuhl hell ist. Und die Hat der Fragen nach Patient so. Juckreiz? Ja, er klagt über noch Juckreiz und Müdigkeit, so Ja. fatigue. Kennen Sie den medizinischen Begriff für Juckreiz? Pruritus und Pruritus, Pruritus, ja. fatigue. Ja. Er hat zweimal erbrochen und seit gestern ist ihm übel. Ja, also er klagt über Nausea, Genau Übelkeit so. und zweimalige Emesis. Ja? Können Sie sagen, wie das Erbrochene aussah? Das sieht aus, sieht schleimig aus, gerblich und schleimig Okay, aus. gut. Also der Urin ist auffallend dunkel verfärbt und der Ja. Stuhlgang ist hell bzw. entfärbt, kann man sagen, ja? Stuhlgang. Dann habe ich verstanden, er hat einen Gewichtsverlust von 7 Kilogramm in den letzten 4 Wochen, verbunden mit Inappetenz und allgemeiner Fatigue. Können Sie etwas zu der Qualität der Schmerzen sagen? Ist der Schmerz hell? Ist er wellenförmig, dauerhaft? Drückende Schmerzen, ja. Drückender Schmerz, Die dauerhaft. Schmerzen ist dauerhaft, ja. Ja, Und okay. die Schmerzen sind langsam begonnen, auftreten. Ja, okay. Und die Schmerzlokalisation ist im Epigastrium und dorsal. Ja, dorsal der Rücken, Dorsum der Rücken Dorsale und, im Epigastrium ist ja der Oberbauch. Ne? Gut, ja, das hier hört sich nicht so gut an. Also Ikterus, Pruritus, Abgeschlagenheit, Inappetenz, Gewichtsverlust und dieser Oberbauchschmerz. Hat der Patient chronische Erkrankungen? Ja, er leidet an arterieller Hypertonie seit 5 Jahren, die mit Ramipril 5 Milligramm morgens und abends und Bisoprolol 5 Milligramm noch morgens und abends behandelt werde. Ja, und sonstige Und chronische Erkrankungen. ja, vor 2 Jahren vor 2 Jahren hat der Patient einen Herzinfarkt gelitten Ja. und Kennen Sie den medizinischen Begriff für Herzinfarkt? Myokardinfarkt Sie kennen und die Begriffe. Sie kennen fast die alle Begriffe. Sie müssen sie nur einsetzen. Einen Myokard. Vor 2 Jahren hat der Patient einen Myokardinfarkt erlitten. Und was Und wurde da gemacht? er hat sich einen Stent untersorgen. Ja, oder es wurde eine Intervention mit zweimaligem Stent gemacht, eine PTCA. Na? Gut. Nimmt der Patient deswegen noch Medikamente? Und deswegen nimmt er ASS 100 Milligramm ein. Ja, okay. Eine pro Tag, ne? Ja, eine Ist pro Tag. der Patient schon einmal operiert worden? Mit 10 Jahren wegen Nagelhernie hat sich eine Operation. Ja, Nabelhernie, Nabel, der Nagelhernie. Nabel. Kennen Sie den Fachbegriff? Und Kennen Sie den Fachbegriff für Nabelhernie? Nabelhernie. Nabelhernie und mit Ja, 12 kennen Sie den Fachbegriff, den medizinischen Begriff für Nabelhernie? Umbilikalhernie. Genau, das müssen Sie sagen. Ja, das müssen Sie möglichst übersetzen in der Vorbereitung, weil der Oberarzt möchte gerne die Fachausdrücke hören, die Sie alle kennen. Das können Sie. Sie haben mir das ja jetzt bewiesen. Sie kennen die Begriffe. Umbilikalhernie und das ist dann eine Herniotomie. Na, das ist die Operation, Herniotomie. Was gibt es noch für Operationen? Und mit 12 Jahren wurde bei ihm eine Tonsillektomie Sehr durchgeführt. gut, Tonsillektomie, ja. Und gab es noch andere Operationen? Ja, andere Person. Vor 10 Jahren wurde bei ihm eine Cholezystektomie durchgeführt. Cholezystektomie. Okay, also die drei Operationen: Herniotomie einer Umbilikalhernie, dann eine Tonsillektomie und eine Cholezystektomie. Okay. Gut, gibt es Auffälligkeiten in der Familienvorgeschichte? Ja, in der Familienanamnese besteht bei der Mutter Magenkarzinom und sie ist wegen Magenkarzinom mit 60 Jahre verstorben. Das ist der Vater. Der Vater ist mit 70 Jahren an einem Magenkrebs verstorben oder einem Magenkarzinom oder Ventrikel, Neoplasma, was auch immer, Magenkarzinom verstorben. Und die Mutter lebt noch. Sagen Sie, wie alt ist die Mutter? Ja, der Mutter leidet an Herzinsuffizienz, Diabetes mellitus, altersbedingte Diabetes mellitus. Ja, man kann vielleicht sagen, Diabetes mellitus Typ 2. Und die Mutter ist, wissen Sie, wie alt die Mutter ist? 88 Jahre alt. Genau, also der Vater ist verstorben mit 70 Jahren. Ne? Das ist 70 Jahre. wichtig. Gut, die Mutter ist 88. Gibt es Geschwister? Er ist 64 Jahre alt und Die Schwester, sie ist sie 64 ist Jahre. 64 Jahre alt und wegen Leberkrebs wurde bei ihr eine Operation durchgeführt. Ja, es wurde wahrscheinlich vor einem Jahr eine Leberteilresektion durchgeführt, nicht die komplette Leber. Leberteilresektion bei Leberkrebs, ja, man kann eventuell sagen hepatozelluläres Karzinom, ja, wahrscheinlich, wir wissen es nicht genau, was für eine Art, aber es war ein bösartiger Tumor, ja, es war ein Neoplasma. Und daran wurde die Schwester operiert. Gut, also wir haben in der Familienanamnese schon Auffälligkeiten. Wir haben den Vater, der an einem Magenkarzinom verstorben ist. Wir haben die Schwester, die an einem Leberkarzinom oder Neoplasma operiert worden ist. Das ist so. Gibt es Die Familien ja, gibt es sonst Auffälligkeiten bei den Risikofaktoren sonst des Patienten? Raucht der Patient? Trinkt er Alkohol? Rauche seit 45 Jahren ein Schachtel am Tag, Ja. ein Schachtel Zigaretten am Tag und trinke zwei kleine Flasche Bier am Ja, Abend. Sie können ruhig sagen, es besteht ein erheblicher Nikotinabusus. Das ist ein Abusus von 45 Package Years, ja. Jeden Tag ein Paket, ein Päckchen, 45 Jahre, 45 Package Years und zwei Flaschen Bier. So. Da haben wir jetzt ja einiges zusammen. Was ist denn jetzt Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, die anamnetischen Angaben deuten am ehesten auf Pankreaskarzinom Okay. hin. Und differenziell diagnostisch kommen ja, ich weiß nicht, vielleicht Kolonkarzinom kann sein. Oder in Kolonkarzinom in Betracht Ja, also kommen. ein Pankreaskarzinom oder ein konsumierender, ein Neoplasma, muss man Ja. befürchten. Der Patient hat eine sehr rasche Gewichtsabnahme, 7 Kilo. Er hat nicht so eindeutige Schmerzen in Richtung einer Pankreatitis. Die sind normalerweise stärker, die Schmerzen. Er hat, ja, die Schmerzen waren noch nie so richtig im Vordergrund wohl bei ihm. Das spricht schon alles für einen Pankreastumor, der dann den Gallengang verschließt und zu einem Ikterus führt. Ja. Pankreaskopfkarzinom in diesem Falle, das spricht alles dafür. Es spricht dafür der Schmerz im Epigastrium, dumpf und die Ausstrahlung nach dorsal. Ja, ist eigentlich auch für einen Pankreasprozess nicht unbedingt ganz typisch, aber es trifft oft zu. Ja, das ist schon so. Die Gallenblase direkt kommt nicht in Betracht. Er ist cholezystektomiert, der Patient. Ja. Natürlich kann er eventuell noch ein Cholelidochrom-Karzinom auch haben oder im Bereich der Leber auch natürlich etwas. Aber es spricht viel für ein Pankreas-Kopfkarzinom, da spricht einiges dafür. Es ist ja auch nur eine Verdachtsdiagnose. Sie sollen jetzt noch nicht die richtige Diagnose nur aufgrund der Anamnese stellen. Sie müssen ja auch noch körperlich untersuchen und. Aber die Anamnese ist ein sehr wichtiger Baustein dafür. Ja, erstmal vielen Dank. Was mir aufgefallen ist, Sie kennen ganz viele Fachbegriffe, medizinische. Ja, Sie müssen Ich sie muss aber, wiederholen, ja. Sie müssen sie gebrauchen, Sie müssen sie einsetzen. Ja, im Bericht dann für den Oberarzt, wenn der Patient vorgestellt wird, dass Sie wirklich dann möglichst die medizinischen Begriffe auch nennen. Und dafür haben Sie etwas mehr Vorbereitungszeit natürlich in der Prüfung. Am besten Sie markieren sich den Begriff wie Ja, ich sehe. Übelkeit, wie Erbrechen, dass Sie das Absolut. übersetzen. Ja? Nausea, Emesis, Epigastrium, Okay. dorsal. Ja. Und dann wissen Sie, weil Sie kennen die Begriffe alle. Na? Das ist nur eine Sache Das des ist eine Sache Umsetzens. des. Ja. Hier gibt es noch eine Differentialdiagnose, Duodenalkarzinom. Ja, das ist natürlich, es kann auch ein Tumor der Papilla fateri sein, Eingang ins Duodenum zum Beispiel. Natürlich kann das auch eine Rolle spielen. Das wissen wir nicht genau, aber wenn Sie da eine Differentialdiagnose nach der Verdachtsdiagnose nennen, dann ist das, denke ich, erstmal ausreichend. Sie müssen nicht 4 oder 5 verschiedene Differentialdiagnosen nennen. Ne? Und die Verdachtsdiagnose muss nicht immer korrekt sein, aber in die richtige Richtung denken. Haben Sie gemacht, sehr gut. Ja, danke erstmal. Haben Sie einen Prüfungstermin? Ja, ich habe nicht viel Zeit, aber ich weiß nicht, vielleicht ich kann das verschieben. Warum? Ja, ich fühle mich nicht so vorbereitet. Och, Und also dann kann man sie immer ja, wieder verschieben, weil man immer noch nicht perfekt ist. Aber ja, natürlich. ich finde, das haben Sie gut gemacht. Sie müssen sich eben nur so ein bisschen erinnern. Übersetzen Sie systematisch in die Fachbegriffe. Dann habe ich da überhaupt gar kein, sehe ich da kein Problem. Wann ist denn Ihr Termin? Nach 2 Wochen. Ja, versuchen Sie das. Und wo ist das? In welcher Ärztekammer? In München. In München, ja, komm. Das kriegen Sie hin. Na? Mit der nötigen Entspannung, das ist nicht so einfach, ich weiß, Ja. aber Sie schaffen das. Na? Ja, danke schön. Gut. Und ich Ja, dann. versuche alles in diesem Wochenende nochmal wiederzuholen. Ja, aber nicht zu lange am Stück, weil wir wissen, wenn Sie das mehrere Stunden am Stück ohne Pause machen, ist das fürs Gehirn nicht gut. Sie müssen zwischendurch spazieren gehen, sich entspannen, einen Tee trinken. Na, alles gut. Ja. Gut, Danke. dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg bei der Viel Erfolg beim Vorbereitung Schulen. und wir können uns Frage Vielen an Dank. den Moderator nächste Woche Donnerstag um 18 Uhr wiedersehen. Wiedersehen. Ja, ist das Danke. okay? Ja. Gut, dann Ja. wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und machen Sie es gut. Danke. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.